klarer Fall, hier gibt es was zu lachen. Allein schon aus der Tonlage kann man erkennen, wie es gemeint ist, ob zum Beispiel Freude dahinter steckt oder Verachtung. Doch Lachen ist keine Gabe, die allein der Mensch beherrscht. Denn auch Menschenaffen können lachen, sagt Professor Elke Zimmermann von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, zum Beispiel der Gorilla. Das ist im Gegensatz zum menschlichen Lachen noch stimmlos. Also das ist ein gehauchtes Kichern und hat noch sehr, sehr wenig tonale Elemente wie das menschliche Lachen. Also tonale Elemente heißt stimmhafte Elemente. Das menschliche Lachen ist ja gekennzeichnet durch hahaha, hihihi. Und solche Elemente finden Sie bei den Menschenaffen noch sehr selten. Nur Bonobos und Schimpansen haben auch melodiöse Strukturen innerhalb ihrer Lachsalven enthalten. Menschenaffen lachen anders als Menschen. Es klingt eher nach Hecheln oder Keckeln, weil Affen beim Lachen ein- und ausatmen. Menschen hingegen lachen nur beim Ausatmen. Je näher die Affen dem Menschen entwicklungsgeschichtlich stehen, Bonobos zum Beispiel, desto melodiöser wird auch das Lachen. Die Wissenschaftler haben 4 verschiedene Affenprimaten untersucht: Orang-Utans, Gorillas, Schimpansen und Bonobos. In verschiedenen zoologischen Gärten in Deutschland, den Niederlanden, sogar in Malaysia. In allen Fällen handelt es sich um sogenannte Kitzelvokalisationen, um Lachlaute, die durch Kitzeln erzeugt werden. Diese Kitzelvokalisation tritt nur dann auf, wenn die Affen tatsächlich auch mit dem Bekannten interagieren, also mit einem bekannten Pfleger oder mit einem bekannten Spielpartner interagieren. Sonst können sie diese Vokalisation nicht feststellen. So haben die Wissenschaftler lieber die Tierpfleger kitzeln lassen. In den Urlachlauten der Menschenaffen mit ihren tonlosen Lachsalven ist schon eine soziale Bedeutung erkennbar, vermutet Professor Elke Zimmermann. Denn Kitzeln überlassen die Affen nicht allein den Tierpflegern, sie kitzeln sich auch gegenseitig. Dieses Kitzeln kommt deshalb, weil die gegenseitig miteinander spielen und sich dabei kitzeln. Einfach so wie bei Kindern auch. Und letztendlich wurde diese Vokalisation dann im Verlaufe der Menschen-Affen-Evolution ritualisiert, sodass dann Spielpartner aus der Umgebung auch angelockt worden sind und dann sich am Spiel beteiligt haben. Also das Lachen hier hat wahrscheinlich zum sozialen Zusammenhalt einfach mit beigetragen. Fröhliche Runden dieser durchweg archaischen Art, so haben es die Untersuchungen gezeigt, muss es schon seit 16 Millionen Jahren geben, seitdem nämlich die Primaten existieren. Herzhaftes Lachen, Humor und Witz ist aber selbst den hochentwickelten Schimpansen völlig fremd. Nur eine Geschichte macht die Wissenschaftler stutzig. So wird aus dem Abenteuerzoo im niederländischen Apeldoorn berichtet, dass ein Schimpansenweibchen urplötzlich Lachsalven ausstieß, was eindeutig keine Kitzelvokalisation sein konnte. Der Tierpfleger hatte sich verkleidet.